Also ich möchte meinen Ausführungen zunächst meine radikal gesellschaftskritische Intention voranstellen, die auch für viele Linke nicht automatisch selbstverständlich ist. Mein Ziel ist eine Gesellschaft jenseits aller patriarchal zwangsheterosexueller Zumutungen, in der Identitätsversicherungs- und Begründungen, aber auch dekonstruktivistische Identitätsverneinungen überflüssig sind. Es geht mir um die Überwindung des Ganzen der Gesellschaft im Sinne der Kritik der Wertabspaltungsvergesellschaftung in ihrer falschen Pseudo-Vielfältigkeit, damit einer nicht nur sexuellen Diversität tatsächlich stattgegeben werden kann. Dazu ist es notwendig, auch gängige Vorstellungen von Queer und Gender zu problematisieren und die Bedeutung derartiger Theorien und Strategien im gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozess im Kontext von postmoderner Globalisierung und einer stetig ansteigenden Rechtsentwicklung im Zerfallsprozess des Kapitalismus zumindest umrissartig darzustellen. Was mit Wertabspaltung gemeint ist, wird im Laufe des Vortrags nochmals erläutert. Ich beginne mit den 60er Jahren in der alten BRD, in der sich meines Erachtens die kapitalistisch-patriarchale Entwicklung entscheidend änderte. Bereits seit den 1960er Jahren ist eine massive, sozusagen falsche Sexualisierung der Gesellschaft im Gange. Nun räumten Oswald Kolle und Beate Uhse mit der Prüderie der 1950er Jahre auf. Frauen hatten dabei das Nachsehen. Sie wurden nicht selten zum Spielball der angeblich sexuellen Befreiung. Sex wurde jetzt zur Massenware. Vermeintlich radikal oppositionell passten die 68er mit ihrer Forderung nach befreiter Sexualität gut zu diesem Trend und verhalfen ihm zum Durchbruch. In den 1970er Jahren wurde dann sichtbar, dass sich das Gesicht des Kapitalismus, so ein Buchtitel von Hirschroth, veränderte. Die mikroelektronische Revolution machte sich bemerkbar. Der Fordismus war an Grenzen geraten. Die Golddeckung von Bretton Woods wurde abgeschafft, um der Spekulationstätigkeit freie Bahn zu schaffen. Gewinne konnten nun immer weniger über die Produktivitätstätigkeiten der Unternehmen gemacht werden, sondern ließen sich zunehmend leichter an der Börse machen. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kamen Thatcher und Reagan an die Macht. In Deutschland kam es zur Kohlwende. Anfangs dachte man Frau an ein konservatives Rollback. Der Marlboro-Mann war in aller Munde. Konservative Geschlechterrollen sollten wieder etabliert werden. Leistung sollte sich wieder lohnen. Der Sozialstaat demontiert werden und so weiter. Auch in den neuen sozialen Bewegungen machte sich ein solcher Schwenk breit. Im Feminismus in Form einer neuen Weiblichkeit, in einer Gemeinschaftsorientierung und der Propagierung eines authentischen Ichs, in der Alternativ- und Psychobewegung. In der Soziologie war dabei von einer Kolonialisierung der Lebenswelt Habermas und von Individualisierungstendenzen im Sinne einer reflexiven Modernisierung Ulrich Beck, die positiv demokratisch zu besetzen wäre, die Rede. Gleichzeitig war immer mehr vom Yuppie zu hören. Die linke Szene ästhetisierte sich, wurde schick und oder auch punkig mit einer breiten Ausdifferenzierung zwischen beiden Polen. Und so allmählich wurden die Alternativbetriebe zu stinknormalen Unternehmen mit Profitorientierung. Ehe und Familie waren zu dieser Zeit schon längst nicht mehr die einzigen Lebensmodelle. Hinzu traten neben dem Single-Dasein vor allem die Patchwork-Family, die Ehe, die sogenannte wilde Ehe, das heißt das Zusammenleben ohne Trauschein, ist seitdem völlig selbstverständlich. Ebenso die WG bzw. die Zweck-WG mit hochnotpeinlichen Aufnahmeritualen. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 80er Jahre brach sich der Neoliberalismus nun endgültig Bahn. Der Kapitalismus schien Ewigkeitscharakter zu besitzen und geradezu ein Naturgesetz zu sein. Fukuyama sprach vom Ende der Geschichte. Radikale Gesellschaftskritik gab es so gut wie nicht mehr. An diese Stelle trat nun der Poststrukturalismus und die Dekonstruktion. Die materiellen Verhältnisse traten in den 1990ern in den Hintergrund. Alles war Kultur, Konstruktion, Erfindung und so weiter. Mann, Frau sprach von Spaßgesellschaft. Gesellschaftskritik sollte nun via Party und Show stattfinden. Mit der Ablösung der konservativ-liberalen Regierung durch Rot-Grün wurde schließlich Hartz IV etabliert und ein unternehmerisches Selbst Ulrich Bröckling von oben verordnet, wobei gemäß dem neuen Geist des Kapitalismus Poltanski-Schapelow Forderungen nach Selbstverwirklichung, Kreativität und so weiter in diese Zwangsmaßnahmen mit aufgenommen wurden. Aber auch die Krise der New Economy Anfang der 2000er Jahre machte darauf aufmerksam, dass die Materialität der gesellschaftlichen Verhältnisse sich nicht so einfach wegdekonstruieren ließ. Nicht erst seit der Einführung von Hartz IV ging zunehmend die Angst vor dem Absturz in den Mittelschichten um. Die Finanzkrise 2007-08 machte nun endgültig klar, dass poststrukturalistische Ansätze, die kulturtheoretisch beschränkt davon ausgehen, dass die Wirklichkeit sprachlich und diskursiv erzeugt ist, nicht hinreichend sind, um das zu verstehen, was vor sich ging. Das Dominantwerden von Queer und Gender im feministischen Diskurs und eine weitere sexuelle Liberalisierung in den 1990er Jahren bis in staatliche Gesetzeshöhen hinauf muss vor diesem geschichtlichen Hintergrund verortet werden. Der Kapitalismus brauchte nun ein von traditionellen Zwängen nicht mehr behindertes, freies Individuum, das auf dem Markt frei verfügbar war. Es kam zu Tendenzen einer massiven Zwangsflexibilisierung. Dabei passten die gängigen Queer- und Gender-Theorien vorzüglich in das neoliberale Klima. Verfechterinnen von Queer Theory und Queer Politics geht es dabei bekanntlich um die Infragestellung von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität. Nach Judith Butler soll die Geschlechtsidentität durch sich stetig wiederholende Praktiken der Performation in den einschlägigen Subkulturen, etwa in der Travestieshow, dekonstruiert werden. Dabei wird der Dualismus von Sex und Gender verworfen. Auch Sex soll nun von vornherein Gender, also durch Sprache und Kultur konstituiert sein. Transgender-Politiken, Ladyfeste und Ähnliches gelten so als probate Mittel praktischen Queer-Engagements. Damit wurden jedoch faktisch das Klischee des ständig im schummrigen Fiesta-Milieu befindlichen Schwulen, Transvestiten und so weiter noch verstärkt. Zwischen Queer- und Gender-Orientierung besteht ein enger Zusammenhang. Wird Gender in der Genderforschung der letzten beiden Jahrzehnte im Kern als Bedeutungszuweisung im Hinblick auf Männer und Frauen jenseits des biologischen Geschlechts gefasst, so hat Queer tatsächlich eine Hegemonie in der Geschlechterforschung erlangt, indem Gender ein absolutes A priori darstellt, so Tobe Soiland. Zitat: Auch wenn die Gender Studies bisher wenig institutionalisiert sind, so hat sich im Rahmen der Institutionalisierung der Gender Studies doch eine Fortschrittserzählung fest etabliert, in deren Horizont queer als der weitreichendste und zumindest politisch radikalste Standpunkt erscheint. Brisant scheint mir, so Tobe Säuland, der Effekt, der in einer Art theoretischer Fundierung eine sehr spezifische Problematisierungsweise von Geschlecht universalisiert. Denn in ihr erscheinen nun beide Geschlechter gleichermaßen konstruiert. Nicht als gleiche, denn auch sie spricht von Asymmetrie, doch als gleichermaßen konstruiert, und das ist entscheidend. Eine kategoriale Asymmetrie in der Herstellung von Geschlecht, wie sie in den 80er Jahren beispielsweise im Konzept der Männlichkeit, der Subjektform, gedacht wurde, ist hierin nicht mehr denkbar. Frauen fragen, wie sich die beiden Diagnosen zueinander verhalten, ob es Sinn macht, zwei Geschlechter zu dekonstruieren, wenn nur eines existiert, wurde nie diskutiert. Zitat Ende. In den 90er Jahren herrschte eine Stimmung vor, Patriarchat AD alias Heterosexualität AD, so Christel Dormagen. Das Ende des Heteropatriarchats schien nicht für wenige gekommen. Die Verwirrung der Geschlechter war ein großes Thema des Feuilletons. Die strukturell repressive Dominanz der Heterosexualität war jedoch ebenso wenig gebrochen wie das Ende der ausschließlichen Zuständigkeit für Familie und Kinder von Frauen, das Ende des Patriarchats bedeutet. Queer war aber in der Schwulen- und Lesbenszene selbst keineswegs unbestritten. Neben Richtungen, die sich emphatisch auf eine derartige Politik und Theorie beziehen, gab es lesbische Radikalfeministinnen, die der Romanze der Massenkultur mit den Lesben, so ein Buchtitel, noch bevor heutige Beißreflexe überhaupt Themen waren, skeptisch gegenüberstanden. Sexual Politics in diesem Zusammenhang als eine Sackgasse begriffen und in diesem Zusammenhang auch eine Brutalisierung mancher Teile der Lesbenbewegung kritisierten. Dementsprechend verwahrt sich auch Lena Laps gegen ein Freiheitsverständnis, das die, Zitat, Grenzüberschreitung von Geschlechts- und sexuellen Identitäten zum Inhalt hat und in sexuellen Verhaltensweisen nach dem Motto Hauptsache verdorben und polymorph pervers gipfelt. Ebenso bringen Jans und andere queer mit der Durchsetzung konservativ-liberaler Werte wie Hierarchisierung, Individualisierung und Kommerzialisierung, Konsumorientierung in Verbindung, die auch in lesbischen Zusammenhängen ihre Spuren hinterlassen haben. Eine gewisse Lockerung der heterosexuellen Zwangsmoral im Kontext postmoderner Flexibilisierungsimperative stellt so auch eine neue Variante der sexuellen, der repressiven Entsublimierung, so eine Formulierung von Marcuse, in der Zerfallsphase des kapitalistischen Patriarchats dar. Also repressive Entsublimierung, das muss ich jetzt vielleicht erklären. In Triebstruktur und Gesellschaft spricht der Marcuse noch von repressiver Sublimierung. Das heißt also, dass die Individuen im Kapitalismus ihre Triebe unterdrücken müssen. Und um also frei zu sein, sozusagen für die Produktionstätigkeit. Also da waren halt so Tugenden wie Fleiß und Pünktlichkeit und Ordentlichkeit und so weiter. Also sowas halt gefragt. Und dem eindimensionalen Menschen spricht er dann von repressiver Entsublimierung. Das heißt, die Triebe werden also nicht mehr rigoros unterdrückt, sondern sie dürfen durchaus ihr Eigenleben führen, aber im Dienste des Kapitalismus. Also das heißt, auch im das ist auch so in einem Konsumkontext zu sehen. Zum Beispiel irgendwie wird es dann auch klar, wenn man schon allein in Bahnhofsbuchhandlungen geht und da irgendwo die große Anzahl von Sexzeitschriften oder sowas sieht. Sowas wäre in den 50er Jahren nicht möglich gewesen. Dabei sind etwa Sadomaso-Tendenzen spätestens seit den 90er Jahren freilich ebenso auch bei Heteros längst akzeptierte Praktiken, die es jenseits der Missionarsstellung im Grunde schon immer gab. Auch hier hat eine Tabuisierung und teilweise Normalisierung stattgefunden. Zu vermuten ist, dass angeblich perverse homosexuelle Praktiken gerade deswegen so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren, ohne dass das mit einem wirklichen Interesse an der eigenen Situation von Homos zu tun hat, weil dies einer zwangsheterosexuellen Intention jenseits einer Auseinandersetzung mit der eigenen verdrängten Homosexualität zu Pass kommt. Das Queeren von Institutionen wie Medien, Politik, Ökonomie und so weiter hat seit den 1990er Jahren einerseits einigermaßen geklappt. Die eingetragene Homopartnerschaft wurde ermöglicht, beziehungsweise Schwule und Lesben können mittlerweile auch heiraten. Die Entschädigung für Diskriminierung im NS ist im Gespräch, beziehungsweise mittlerweile auch durchgesetzt. Schwule, Lesben und Transpersonen sind fester Bestandteil von Fernsehserien und so weiter. Jedoch greifen derartige Strategien zu kurz und sind gewissermaßen nicht nachhaltig, wie neuere rechte Angriffe im Kontext des Aufstiegs also autoritärer Ideologien mehr als deutlich machen. Die Ignoranz und Weigerung, gesellschaftliche und soziopsychische Tiefenstrukturen in Erwägung zu ziehen, hat sich alsbald gerecht. Die kulturell-symbolische Ebene sollte bei Queer die primäre Ebene sein. Der Aufstieg von Queer und Gender Anfang der 90er Jahre ging von Anfang an mit einem verstärkten Auftreten der gesellschaftlichen Rechten einher. Die Flexibilisierung und das Prekärwerden der sozialen und ökonomischen Existenz im globalisierten Krisenkapitalismus erzeugten auf der anderen Seite ein Bedürfnis nach einer festen Identität. Diese Tendenz wurde jedoch nicht ernst genommen. Denn zur gleichen Zeit kam es zu einer Entdramatisierung von Frauenunterdrückung, aber auch von Homophobie und so weiter in der dekonstruktivistischen Theorie und Praxis im Einklang mit dem sogenannten Zeitgeist der Gesamtgesellschaft. Mann-Frau gab sich mit einer oberflächlichen Liberalisierung von Transgender und einem Mehr an Gleichheit zwischen den Geschlechtern zufrieden. Das eigentliche Ziel war eine systemkonforme Anerkennung im ansonsten heterosexuellen Patriarchat. Was die Zunahme von Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus betraf, so bediente man sich der gleichen theoretischen Mittel wie zur Dekonstruktion von Geschlecht. Es ging darum, wie der Schwarze, der Jude, der Zigeuner in Anführungsstrichen, meist in der Foucault'schen Diktion diskursiv hergestellt wird und somit gleichzeitig dekonstruiert werden kann. Kapitalismuskritik und Psychoanalyse galten als Konzepte von vorgestern. Diskurs und Sprache waren stattdessen gewissermaßen eine Art von Totalitätsersatz, aus denen alles abgeleitet wurde, werden konnte, beziehungsweise werden konnte. Mit der Regierungsübernahme von Rot-Grün, spätestens mit der Einführung von Hartz IV, änderte sich allmählich der sogenannte Zeitgeist. Nun wurde es ernst. Globalisierungskritische Bewegungen mit dem fragwürdigen Slogan »Die Welt ist keine Ware« traten auf den Plan. Das Spiel mit den Zeichen an der Börse und so weiter kam langsam in Misskredit. Der Niedergang der Tigerstaaten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und die Krise der New Economy machten deutlich, dass der Kapitalismus nicht unerschütterlich ist. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 verfinsterte sich die gesellschaftliche Stimmung zusehends. Die Epoche eines spaßgesellschaftlichen Sadomaso-Biedermeiers gewissermaßen neigte sich dem Ende zu. Die Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre waren dann der Anlass, dass neurechte Entwicklungen, die sich bereits in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zeigten, vorläufig kulminierten. Nun wurde zunehmend ersichtlich, dass auch die sexuelle Libertinage, die Entwicklung zu Queer und Gender, auf sandigem Boden gebaut war. In Frankreich zum Beispiel gibt es eine Massenbewegung gegen die Homo-Ehe, baden-württembergische Sexualaufklärungsbücher, in denen verschiedene sexuelle Orientierungen als normal dargestellt werden, wurden zum Skandalon. In den USA gibt es schon seit langem eine Keuschheitsbewegung, die Sex nur in der Ehe propagiert. Einerseits gelten Schwulenviertel für manche Städte als Standortvorteil, andererseits nimmt ein homophobes Ressentiment immer mehr zu, bis hin zur vermehrten Gewalt gegen Schwule, Transvestiten und Transsexuelle. Querfrontbewegungen machen insbesondere seit dem Crash 2008 auf sich aufmerksam und auch in der linken Theoriebildung ist etwa bei Zizek und Badiou Carl Schmitt schon seit einigen Jahren ein positiver Bezugspunkt. Die Stimmung des vom Absturz bedrohten Japis im Hinblick auf den Transvestiten droht zu kippen. Mary, ein bekannter Transvestit, vor allem in den 80er Jahren, den heute niemand mehr kennt und der einstmals für Zentis Marmelade Werbung gemacht hat, steht nun in Gefahr, als einstiger Hofner des Neoliberalismus vom Hof gefegt zu werden. In Reaktion auf Trump wird er nun gelegentlich, also der Transvestit, der Transsexuelle, umso mehr wieder geradezu als Freiheitsstatue präsentiert. In Wirklichkeit geht es aber nicht um ihn. Er wird als Symbol für einen demokratischen Liberalismus missbraucht, der schon von jeher immanent und homofeindlich war und deviante Sexualitäten als sein anderes brauchte. Dies dient im androzentrischen, homophoben Unbewussten wohl auch dazu, tiefen Dimensionen dieser Vergesellschaftung nicht wirklich in den Blick zu nehmen und in den Blick nehmen zu müssen und einer Abschaffung der patriarchalen und zwangsheterosexuellen Verhältnisse zuzuführen. Gianna Nannini gab der amerikanischen Freiheitsstatue schon vor Jahren einen Dildo in die Hand, ohne dass sich wirklich etwas geändert hat. Vielmehr kam in ihr selbst der Wunsch jenseits der 50er auf, nochmals durch künstliche Befruchtung und Hormonbehandlung schließlich doch noch Mutter zu werden. Wer also glaubt, eine weitere Emanzipation ließe sich mit einem nochmaligen, nun noch radikaleren Rekurs auf Queer bewerkstelligen, irrt vermutlich. Er geht einem affirmativen Dualismus von Queer-Politik, Queer-Theory und reaktionärer Heteronormativität, wie es heute so schön pseudowissenschaftlich heißt, auf den Leim. Ich komme jetzt zum grundsätzlichen Zusammenhang prozessierender Widerspruch, Wert, Abspaltungskritik und Zwangsheterosexualität. Krisentheoretisch ist davon auszugehen, dass ein Widerspruch von Stoff und Form, also Stoff Wahn, Form Wert, letztlich das Gesetz des Kapitalismus ist, das zu Reproduktionskrisen und zum Zerfall, Zusammenbruch des Kapitalismus führt. Schematisch ausgedrückt wird die Wertmasse pro einzelnen Produkt immer kleiner. Die Folge ist ein Produktenreichtum, wobei die Wertmasse gesamtgesellschaftlich schmilzt. Entscheidend ist hierbei die Produktivkraftentwicklung, die wiederum eng mit der Ausbildung und Anwendung der Naturwissenschaft zusammenhängt, im Kontext des kapitalistischen Gesamtzusammenhangs. Mit der mikroelektronischen Revolution, die heute im Kapitalismus 4.0 kulminiert, wird im Gegensatz zum Zeitalter des Fordismus, in dem relative Mehrwertproduktion durch den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften zur Mehrwertgewinnung kompensiert wurde, nun zunehmend die abstrakte Arbeit obsolet. Dies alles ist jedoch nicht im Sinne eines einzigen Akts zu verstehen. Trotz zum Beispiel plötzlichen Einbrüchen und Zusammenbrüchen, etwa Bankencrashs, Massenpleiten und so weiter, sondern als historischer Prozess im Sinne einer ganzen Epoche, in der die kapitalistische Weltökonomie aus dem Strudel von Krise und Entwertungsprozessen, anschwellender Massenarbeitslosigkeit nicht mehr herauskommen kann. Längst ist deutlich geworden, dass nicht nur die eben durch diesen Prozess vermittelte Verunmöglichung der Erzielung von Rendite durch Mehrwertgewinnung zu einem Ausweichen auf die Spekulationsebene geführt hat, sondern dass die darin gipfelnde Dynamik tatsächlich den Verfall des Kapitalismus zur Folge hat. Die aus dem Ruder gelaufene Defizitökonomie im Finanzcrash von 2008 sollte nun durch staatliche Rettungspakete aufgefangen werden. Derartige Maßnahmen nährten verstärkt nationalstaatliche und rechte Ideologien. Nicht für die Banken sollte der Staat Geld ausgeben, sondern für den kleinen Mann, sprich die im Globalisierungsprozess unter die Räder gekommenen Mittelschichten, bei einem gleichzeitigen Ausgrenzungsimperialismus, so eine Formulierung von Robert Kurz, gegen Flüchtlinge. Der Widerspruch zwischen dem Nationalstaat mit seinen Standortinteressen und einer globalisierten Ökonomie spitzte sich zu, zumal immer deutlicher wurde, dass ein Versprechen auf Wohlstand durch Globalisierung sich nicht erfüllte. Entscheidend ist nun jedoch, diese Struktur und Dynamik hinsichtlich der Wertabspaltungskritik zu modifizieren. Denn der Kapitalismus braucht, um existieren zu können, eine Abspaltung des weiblichen Haushalts, des weiblichen Haushaltstätigkeiten, Sorge, Liebe, Pflege werden so vom Wert der abstrakten Arbeit abgespalten, in die Privatsphäre verlagert und den Frauen zugewiesen. Es handelt sich hierbei um eine Seite der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft, die durch das Marx'sche Begriffsinstrumentarium nicht erfasst werden kann. Beide Seiten stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander, wobei das eine aus dem anderen hervorgeht, die Abspaltung also nicht aus dem Wert abgeleitet werden kann. Die Wertabspaltung muss dabei auch ein bestimmtes soziopsychisches Verhältnis, also als ein bestimmtes soziopsychisches Verhältnis gefasst werden. Bestimmte minder bewertete Eigenschaften, Emotionalität, Sinnlichkeit, Verstandes- und Charakterschwäche werden in die Frau projiziert und vom männlichen Subjekt abgespalten. Derartige geschlechtsspezifische Zuschreibungen charakterisieren wesentlich die symbolische Ordnung des warenproduzierenden Patriarchats. Es gilt somit beim kapitalistischen Geschlechterverhältnis nicht nur die materielle, sondern sowohl die sozialpsychologische als auch die kulturell-symbolische Dimension zu berücksichtigen. Gerade auch in der Berücksichtigung dieser Dimensionen erweist sich das kapitalistische Patriarchat als gesellschaftliches Ganzes. In der fordistischen Phase realisierten sich nun die geschlechtsspezifischen Zuordnungen, die selbst durch den Prozess der Wertabspaltung hervorgebracht wurden. Also wobei man dazu sagen muss, dass die Wertabspaltung keine starre Struktur ist, sondern ein dynamischer und historischer Prozess, dass sich also in diesem Prozess in der Herausbildung, in der fordistischen Phase realisierten sich nun die geschlechtsspezifischen Zuordnungen, die selbst durch den Prozess der Wertabspaltung hervorgebracht wurden in der Herausbildung des Familienernährers und der Hausfrau, in der Kleinfamilie, dem Ideal nach. Voraussetzung der Produktivkraftentwicklung, die das kapitalistische Patriarchat mit seinem prozessierenden Widerspruch erst begründet und deren Entwicklung selbst hervorbringt als entscheidende Bedingung für die Produktion von relativem Mehrwert, sodass die Schere zwischen Arm und Reich schließlich immer mehr aufgeht, ist eine solche Art bestimmte Abspaltung des Weiblichen. Wenn die abstrakte Arbeit obsolet wird und die innere Schranke des Kapitalismus sich bemerkbar macht, kommt es auch zu Hausfrauisierungstendenzen bei Männern. Es kommt zu einer Verwilderung des Patriarchats, wenn die Institutionen Familie und Erwerbsarbeit bei zunehmenden Krisen und Verelendungstendenzen erodieren, ohne dass grundsätzlich patriarchale Strukturen verschwunden sind. Frauen sind heute de facto für Beruf und Familie zuständig. Sie sind zur Berufstätigkeit gezwungen, schon um des schieren Überlebens willen. Frauen werden in der dritten Welt in Selbsthilfeinitiativen zu Krisenverwalterinnen, in den Kommandohöhen von Politik und Wirtschaft des Westens, notfalls qua Quote zu Trümmerfrauen, die den Karren, der in der fundamentalen Krise steckt, herausziehen sollen. Gerade aufgrund des drohenden Verlusts traditionell männlicher Dominanz nimmt Gewalt gegen Frauen immer mehr zu. Nicht nur in der Privatsphäre langt der ach so zivilisiert westliche, hausfrauisierte Mann immer mehr hin. Ein beredtes Zeugnis legt hier auch die Kölner Silvesternacht ab, die fälschlicherweise allzu oft nur unter ethnischen Gesichtspunkten gedeutet wurde. Bezeichnenderweise wählten nicht zuletzt deklassierte oder von Deklassierung bedrohte Männer der Unterschicht bzw. der unteren Mittelschichten Trump, wenn auch nicht nur sie. Das habe ich jetzt schon öfter gesagt, was Wertabspaltung ist und wie das jetzt ausschaut und dass das in der prozesshaften Dimension zu verstehen ist und so weiter und so fort. Das wiederhole ich öfter, weil ich den Eindruck habe, dass auch in Exit-Kreisen das nicht unbedingt so parat, man nicht unbedingt so parat hat oder auch nicht so parat haben will, habe ich manchmal den Eindruck. Aus der basalen Wertabspaltungsstruktur ergibt sich nun auch, dass im kapitalistischen Patriarchat Heterosexualität als Norm gesetzt ist. Sogenannte deviante Sexualitäten, werden so notwendig als andere gebraucht, um diese Norm immer wieder herstellen zu können. In der finalen Krise löst sich diese Dichotomie bloß scheinbar auf. Nicht das kulturalistisch beschränkte Queeren von Politik, Wirtschaft, Medien und so weiter ist somit angesagt, sondern die Kritik der Wertabspaltung als gesellschaftlicher Basiszusammenhang, die freie Sexualität verunmöglicht. Meine eingangs phänomenologische Deskription der gesellschaftlichen Entwicklung muss somit vor dem Hintergrund der Wertabspaltung als Vergesellschaftungsprinzip in seiner Prozesshaftigkeit verstanden werden, in dessen Verlauf sich kapitalistisches Patriarchat und Zwangsheterosexualität scheinbar zersetzen und so unerkannt fortwesen können. Die Wertabspaltung als Strukturzusammenhang, die in all ihrer immanenten Pseudo-Vielfältigkeit sexualitätsbestimmend ist, indem hier ihr anderes gesetzt ist, muss in Frage gestellt werden. Die kulturell-symbolische Ebene muss dabei durchaus als eigene Dimension einbezogen werden, allerdings als solche vor dem Hintergrund der Wertabspaltung als vermittelter Gesamtzusammenhang im Prozess seines Verfalls. Ich komme jetzt zu dem Punkt Verwerfungen und Widersprüche im verfallenden kapitalistischen Patriarchat. Heute erfolgt wieder ein Rückzug auf den Körper bzw. geschlechtlichen Körper als letzte Bastion der Gewissheit, wenn das kapitalistische Patriarchat verwildert, wie mir vielfach von Pädagoginnen zugetragen wurde. Dies zieht ein Bedürfnis nach Normalität und Konformität, so Cornelia Coppedge, nach sich. Traditionelle Geschlechterbilder werden dabei zum Beispiel gerade auch in der AfD proklamiert. Lego-Bausteine werden heute wieder in rosa und hellblau präsentiert. Flexi-Identitäten aber werden mehr denn je benötigt für ein weiteres Wirtschaftswachstum. Weibliche Care-Tätigkeiten, egal ob privat oder professionell erbracht, werden dabei in Politik und Ökonomie je nach Belieben einmal berücksichtigt und dann wieder außer Acht gelassen. Einerseits zieht Alice Schwarzer die westlichen Werte hochhaltend gegen den Islamismus zu Felde. Andererseits wendet sich die Initiative ausnahmslos, ausgehend von der Kölner Silvesternacht, gegen antimuslimischen Rassismus, auch in der Frauenbewegung. Frauen sollen einerseits omnipotente Krisenverwalterinnen, andererseits aber auch wieder die Hündinnen des Mannes sein und eben auch Hausfrau und Mutter damit. Ebenso kommt es zu Segmentierungen innerhalb der LGBT-Bewegung. Kraushaar schreibt, der homosexuelle Mann ist nicht nur links. Nun treten rechte und ganz rechte Schwule populistische Parolen breit, besonders wenn es um sogenannte Islamisten geht. Die neue AfD-Vorsitzende Alice Weidel ist bekanntlich lesbisch. Dagegen kritisiert Judith Butler eine Ausgrenzung von muslimischen Lesben und Schwulen auf dem Christopher Street Day 2010 und lehnte den ihr zugedachten Zivilcourage-Preis unter anderem mit dieser Begründung ab. Alles geht durcheinander. Beim Women's March sollen sich Transvestiten gegen die Forderung eines Abtreibungsverbots gestellt haben, weil dies biologistisch sei. Andererseits darf man Frau sich auch nicht mehr ohne weiteres als Antirassistin bezeichnen, weil dies manche, die sich mit Rasse identifizieren, beleidigen könnte. Also das ist mir jetzt so gerüchteweise zugetragen worden. In dieser Weise stehen heute auch verschiedene Christen und Islamisten, verschiedene Hindu- und Islamfraktionen noch innerhalb ihrer selbst gegeneinander. Auch hierin zeigt sich, dass gängige Kategorien und Einteilungen sich auflösen im Zerfall des kapitalistischen Patriarchats. Es ist die aus der Wertabspaltung resultierende Struktur der selbst aus der Globalisierung folgenden Standortlogik mit ihren Vorläufern einer Nationalstaats- und Europa- bzw. Westzentrierung, Modernisierung, die dazu geführt hat, dass nun Globalisierung und Nationalstaat nicht nur in polare Gegensätze zerfallen, sondern sich innerhalb dieser noch selbst einmal paradox durchkreuzen. Von daher ist es natürlich völlig falsch, wenn manche in anachronistischer Weise glauben, wieder den Nationalstaat und oder partikulare Lokalismen setzen zu können. Sowohl eine emphatische Globalisierungsperspektive bzw. Europerspektive als auch eine nationale und divers veranschlagte partikulare Ebene sind dabei realitätsfern und barbareiträchtig. Auf die Idee, mit der bisherigen negativen Vergesellschaftung gänzlich Schluss zu machen und nicht immer noch zu denken, innerhalb des Kapitalismus ginge noch etwas, der all diese Widersprüche hervorbringt, kommt offensichtlich niemand. Die Naivität von früheren Queer-Annahmen kann nicht aufrechterhalten werden. Ein molekularer Bürgerkrieg, so eine Formulierung von Hans Magnus Enzensberger, geht bis in die linke Szene hinein. Jede und jeder wähnt sich im intersektionellen Schneidepunkt am meisten betroffen. Wenn sich das Gefühl der Verlassenheit und der Selbsterhaltung im Sinne Hannah Arendts breit macht, nehmen auch die Ressentiments gegen Frauen und sogenannte Randgruppen in der fundamentalen Krise wieder zu. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Conchita Wurst einen Bart hat. Jetzt kommen wir endlich zum Bart. Der männliche Transvestit, der gemäß der Queer-Ideologie Männlichkeit und Weiblichkeit dekonstruieren und der Lächerlichkeit preisgeben soll, wird nun selbst noch einmal durch das Männlichkeitsmerkmal Bart dekonstruiert. Der ursprünglich dekonstruktive Effekt entsprechend der Queer-Theorie im Weiblichkeit parodierenden Transvestiten wird so wieder nicht nur ins Maskuline zurückgebogen, sondern Männlichkeit wird dabei umso mehr betont. Der Mann setzt sich so wieder durch, indem die männlich-bärtige Dekonstruktion den als weiblich konnotierten Transvestiten konterkariert. Dazu passt, dass Conchita Wurst selbstredend ihren natürlichen Körper, den sie von Geburt aus hat, am Feierabend genießt. Also mittlerweile ist es auch so, dass er oder sie, also diese Conchita Wurst Kunstfigur ganz aufgeben will und wieder Mann werden will, der zwar schwul ist, aber eben als Mann Männer liebt. Es ist zu vermuten, dass die derzeitige Bartmode kein Zufall ist und es sich nicht nur um ein hippes Accessoire handelt, sondern dass darin mehr oder weniger unbewusst auch der erneute Anspruch einer männlichen Suprematie gerade in der zuspitzenden fundamentalen Krise symbolisch zum Ausdruck kommt, wenn in unsicheren Zeiten wieder Zuflucht zum geschlechtlichen Körper genommen wird, mit ausdrücklichem Bekenntnis zum Körperbad, der nun innerhalb des kollabierenden Patriarchats sich noch einmal biologisch selbst zu behaupten und damit vermeintlich zu dementieren trachtet. Natürlich ist nicht jeder Bartträger der Männlichkeitsaffirmation zu verdächtigen. Vielmehr geht es hier um die kulturell symbolische Dimension des patriarchalen Kapitalismus im Verfall, in dem eine männliche Breitbartbewegung sich wieder ausbreitet, also um ein allgemeines des kapitalistischen Patriarchats. Ob der einzelne Mann nun einen Bart trägt oder nicht, ist ziemlich gleichgültig. Also ihr könnt gerne einen Bart haben, ihr Männer. Also ich schlage euch da jetzt nicht tot oder sowas. Aber ihr müsst ihn pflegen. Also wenn da irgendwie die Spaghetti voller Bolognese von vorgestern drin hängen, also ist das nicht so sexy. Ja, und dann piept auch nicht, ne? Bitte? Wenn er piept bei Umarmen auch nicht, ne? Was piept? Wer piept? Wenn er piekst bei Umarmen. Ach so, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Ja. Du müsstest dich einmal wieder entweder rasieren oder wachsen lassen. Ja, dabei kommt nicht erst Judith Butler mit ihrem positiven Bezug auf Hamas und Hisbollah und der verschleierten Frau, die angeblich gegen die westliche Vorherrschaft protestiert, wie manchmal behauptet, Querfrontstrategien entgegen. Sondern diese sind in den theoretischen Grundlagen des Dekonstruktivismus schon selbst enthalten, indem Differenz, Verschiedenheit und das Dazwischen zum Ausgangspunkt gemacht wird. Ein solches Dazwischen hat keinen Inhalt mehr. Sein angeblicher Mehrwert, also das hat mal die Christina Thörmer-Rohr behauptet, also dass dieses Dazwischen ein Mehrwert sei, sein angeblicher Mehrwert in der Inhaltslehre schlägt von einer Anerkennung der pluralen Lebensentwürfe und einer Negierung objektiver Wahrheit, was auch eine Negierung der kapitalistisch-patriarchalen Fetischobjektivität bedeutet, in Zeiten einer Zuspitzung der Krise in eine Querfrontpolitik um, in der rings und rechts nicht mehr zu verwechseln sind. So hat es, glaube ich, der Ernst Jandl mal formuliert. Eine Ideologie der Pluralität und Uneindeutigkeit lässt prinzipiell auch dies zu. Damit wird auch von der dekonstruktivistischen Grundlage hier her Links-Rechts-Verwerfungen in einem reaktionären und barbarischen Kontext Tür und Tor geöffnet. Dies heißt nicht, dass es die Intention postmodern-dekonstruktivistischer Richtungen war, es war nicht deren Intention, in dieselbe Kerbe zu hauen wie Querfrontbewegungen. Allerdings bewegten sich Queerbewegungen von vornherein in derselben Fahrlinie und kamen diesen Querfrontbewegungen gewissermaßen zu Pass. Von daher müssen dekonstruktivistische Queer-Ideologien heute selbst reflexiv werden und das heißt folglich von sich selbst Abschied nehmen. Sie sind mit der beinharten Realität zu konfrontieren, in der Schwule, wie etwa in Tschetschenien, gefoltert, wenn nicht gar umgebracht werden. Vaterstaat schaut dabei nicht weg, sondern er gutiert dies nochmal sogar. Also das sollte auch ein Menetekel sein für Schwule und Transpersonen, die sich auf die AfD und die Pegida-Seite stellen. Stattdessen wäre ein wirklich dritter Weg, jenseits von rechts und links, der wirklich aus dem Schlamassel herausführt, jenseits bürgerlicher Immanenzbewegungen von Macron und die auch nichts, aber auch gar nichts mit Querfrontbewegungen zu tun haben, notwendig, wenn links und rechts vielfältig ungut miteinander verfilzt sind. Eine polymorph perverse Sexualität wäre nach dem zwangsheterosexuellen Patriarchat das wirkliche Ziel, völlig losgelöst von den Imperativen der wertabspaltungsbedingten Marktvergesellschaftung und entsprechenden bloßen Kunstfiguren, wonach Menschen auch ohne weiteres Triebtiere sein dürften, eine Erkenntnis, die in Postmoderne und Poststrukturalismus völlig aus der Mode gekommen war, jenseits einer repressiven Entsublimierung. Zwar kann Sexualität niemals pur ohne gesellschaftliche, soziale Prägung existieren. Andererseits kann Sexualität deswegen in ihrer gesellschaftlichen Gewaltform, in ihren vielfältigen Ausprägungen im kapitalistischen Heteropatriarchat, aber nicht als Sexualität an sich behandelt werden, wie dies etwa auch in einer feministischen Pornoideologie zärtlich zu geschehen scheint. Also da muss ich sagen, da kann ich jetzt nichts Näheres dazu sagen. Da weiß ich bloß, was irgendwie durchs Zeitung lesen. Wenn man Zeit liest und Spiegel liest, da kommt es immer wieder mal vor. Erst in einer anderen Gesellschaft könnten eine Zwangsheterosexualität, aber auch deviante Sexualitäten, die strukturell von Anfang an das andere einer kapitalistisch-patriarchalen Heterosexualität sind, ein Ende haben. Beide sind dabei immanent aufeinander verwiesen. Scheinheilig und heuchlerisch werden stattdessen LGBT-Queer-Positionen und Gender im Kontext eines Hochhaltens der westlichen Werte gegenüber den Barbaren, noch vom derzeitigen CDU-Patriarchat besetzt, beim gleichzeitigen Beharren auf Ruhe und Ordnung. Also entsprechende Äußerungen kann man bei diesem Jens Spahn zum Beispiel finden. Zu misstrauen ist aber auch, und erst recht solchen Tendenzen in der Linken, die die Integration von Frauen, Homosexuellen und Transgender-Personen schon als gegeben betrachten und den guten alten Hauptwiderspruch des Klassengegensatzes, wie zum Beispiel Zizek, wieder zu ihrem Recht verhelfen wollen, auf den sich merkwürdigerweise auch Tove Soiland bezieht, wenn sie poststrukturalistisch auf einen geschlechtlichen Basiszusammenhang pocht. Patriarchatskritik wird so nicht nach vorne aufgelöst, sondern konservativ altstrukturalistisch nach hinten. Hingegen ist eine radikale Kritik des Heteropatriarchats vor dem Hintergrund der Wertabspaltung als Basiszusammenhang im Sinne einer negativen Totalität angesagt, mit all seinen Hierarchien inklusive ökonomischen und damit verbundenen kulturellen Disparitäten, die am Ende der Postmoderne aber anders gefasst werden müssen als in Klassenkategorien. Gesellschaft muss so negativ dialektisch als weltgesellschaftliche Widerspruchsstruktur im Sinne der Wertabspaltung als Basiszusammenhang im Zerfall begriffen werden. Dies schließt auch die Einsicht ein, die unterdrückten Marginalisierten haben nicht schon per se Recht. Als selbst patriarchal-kapitalistisch entstandene müssen sie auch kritisiert werden, sofern sie alles andere als emanzipatorisch am patriarchalen Kapitalismus hängen oder aber im rückwärtsgewandten Protest seiner Barbarisierung zuarbeiten, seien es die in Anführungsstrichen Nordafrikaner, die Schwulen oder sonstige Transpersonen, Alice Schwarzer, ausnahmslos oder andere. Es gilt somit einen aufklärungsaffinen Universalismus als auch kulturrelativistische Sichtweisen zu überwinden, vor dem Hintergrund einer basalen, in sich gebrochenen Wertabspaltungskritik als Paradoxum Absolutum. Vor solch einem Hintergrund wäre auch eine radikalere Gangart hinsichtlich patriarchaler und zwangsheterosexueller Ausgrenzungen einzuschlagen, im Wissen um die komplexe, widersprüchliche Struktur der Wertabspaltung als gesellschaftlichen Basiszusammenhang. Dies geht freilich nicht ohne Kampf, wie es sich ein spielerisches Dekonstruktionsdenken in der Travestieshow und ein leichtfertiges Queeren des Kapitalismus und seiner Institutionen und Bereiche gesellschaftsimmanent erträumt hatte, sondern bloß in dem dem kapitalistischen Patriarchat in all seiner Komplexität als solchem der Stinkefinger gezeigt wird, jenseits eines ideologischen, scheinbar fertigen Transvestiten- und Transgendertums heute, das im Kontext der westlichen Werte angeblich schon alles erreicht hat. Transgenders sollten sich heute gerade nicht verstecken, allerdings gerade nicht vor einem verharmlosend dekonstruktivistischen Hintergrund, sondern offensiv, wenn es um die Infragestellung der kapitalistisch-patriarchal-zwangsheterosexuellen Ordnung geht. Zusammengefasst kann also gesagt werden, es geht um eine übergreifende Kritik am Heteropatriarchat und am Kapitalismus, die eine zivilisatorische andere Gesellschaft zum Ziel hat, die diesen Namen auch verdient. Differenzen müssen dabei anerkannt werden. Diese werden dann jedoch andere, jenseits von Ungleichheit und Differenz, aber auch Zwangs, Heterosexualität und Homosexualität sein. Stattdessen könnte in einer nachkapitalistisch, nachpatriarchalen, nicht mehr zwangsheterosexuellen Gesellschaft jede und jeder halt einfach so sein, wie er sie ist, jenseits von Authentizitätszwängen und Selbstoptimierungsansprüchen und dann auch im engeren Sinne sexuell wirklich die Sau rauslassen, jenseits des Maßstabs einer bloßen Betroffenheit, der sich in der fundamentalen Krise völlig unmittelbaristisch, barbarisch Bahn brechen kann, in autoritären Bewegungen eben.